Regierungen setzen die Folter von Gefangenen als eine Art Waffe ein. Das versuchen wir zurzeit weltweit zu bekämpfen. Darum haben wir dieses Jahr zum Jahr gegen Folter erklärt. 15 Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Hallo und guten Morgen, ein neuer Samstag, ein neues Niemandsland beginnt. Contrabanda FM auf 91,4. Wir senden direkt aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Es ist Samstag, der 17. Mai 2014. Dienstag, der 13. Mai 2014. Wir befinden uns hier in einem schönen Gartenlokal. Und neben mir sitzt eine Dame, die sieht sehr jung noch aus und heißt Margarete Eppendorf. Hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was treibt eine Künstlerin aus dem Ruhrgebiet in dieses krisengeschüttelte Land? Ja, vielleicht gerade deswegen. Also mich hat sehr interessiert, so diese neuen Bewegungen in Spanien. Ich hatte mich informiert, auch im Internet, über bestimmte Sachen, also zum Beispiel Occupy-Bewegung oder verschiedene Demonstrationen und so. Ich bin eine engagierte Künstlerin und beschäftige mich mit gesellschaftlichen Themen. Und Spanisch reizte mich auch. Und von daher dachte ich mal, jetzt ist einmal Barcelona wieder dran. Das ist so ein alter Traum von mir. Ich war früher auch schon mal einige Jahre in Kuba und auch in Mexiko und habe da internationale Projekte organisiert. Und jetzt dachte ich mal, Spanien ist etwas näher und gucken wir mal, was da so los ist. Wir haben uns auf dem Forat de la Vergonha kennengelernt. Das ist ein Gemüsegarten hier mitten in der Stadt. Wie bist du mit diesen Leuten zusammengekommen, die diesen Garten organisieren und pflegen? Es ist so, dass ich in Deutschland auch in der Transition Town Bewegung bin und da auch in einer Gartenbewegung, die ganz anders gestaltet ist. Und ich hatte sehr viel gehört über, was hier in Barcelona los sein soll und wollte das mal mir angucken und studieren, was hier Sache ist. Neben diesen anderen Bewegungen ist ja auch eine wichtige Bewegung, ne, gegen die Supermärkte, gegen Gentechnik, gegen für regionale ökologische Produkte und so weiter, ist ja auch irgendwie gesellschaftspolitisch relevant inzwischen. Und ja, und deswegen nach 3 Wochen ist es mir dann gelungen, trotz meines wenigen Spanisch auf diese Gruppe zu stoßen. Und seitdem gehe ich regelmäßig hin und das sind wahnsinnig nette Leute. Es macht Riesenspaß, mit denen zusammenzuarbeiten. So 3-mal die Woche gehe ich hin, auch zum Gießen und so, weil hier viel Sonne ist und lerne also die Sachen mal so ein bisschen kennen. Kommen wir zu deiner künstlerischen Arbeit. Was sind die Hauptthemen und die Hauptgebiete deiner Kunst, Margarete? Ja, ich nenne mal so einige Themen. Also Ökologie auf jeden Fall, Frieden. Also gegen Krieg, dann gesellschaftlich relevante Sachen, die so auftauchen, so insgesamt. diese Richtung. Da lässt sich sehr viel unterordnen. Zum Beispiel, ich bin ja auch in zwei Künstlervereinigungen, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu erwähnen, Bundesverband Bildender Künstler Westfalen, also der Bundesverband Bildender Künstler, BBK abgekürzt, ist der größte Künstlerverband in der Bundesrepublik. Und dann bin ich noch im Frauenkunstforum Westfalen. Und das Frauenkunstforum, da hatte ich angefangen eigentlich, und das ist so, die machen Projekte. Zum Beispiel, was ich unter gesellschaftsengagierte Projekte auch verstehe. Ein Thema war zum Beispiel Heimatfremde Heimat. Und das ist eine Gruppe, da haben wir gemeinsam ein Jahr lang gearbeitet über das Thema. Und jeder hat von seiner Richtung her dieses Thema bearbeitet. Ich zum Beispiel komme aus Rumänien, Siebenbürgen, also Deutsch-Rumänien. Und habe da ein bisschen meine Biografie eingearbeitet, auch Zweiter Weltkrieg und so weiter. Ich habe ja die vier Heimaten, ne? Bin Vertriebene. Und die anderen haben ganz andere Aspekte genommen. Und dann war zum Beispiel das Thema schön alt. Da konnte ich verarbeiten das Thema, dass die Alten eigentlich so vom Ansehen her nicht mehr das haben, was früher war, und konnte dieses Thema mal bearbeiten in einer Videoinstallation. Und ein anderes Projekt war zum Beispiel Altar, der besondere Ort. Da habe ich eine Videoinstallation gemacht über das Thema, also gegen den Irakkrieg, also die Opfer erwähnt, also auf allen Seiten. Also nicht nur die Millionen Flüchtlinge und Kriegsversehrten und Toten in Irak, sondern auch eben US-Soldaten, die ja auch eigentlich Opfer sind. Ne? Und das sind so zum Beispiel einige Arbeiten, die ich im Frauenkunstforum gemacht habe, da sehr gerne noch bin, weil die solche Projekte machen und sich zusammen praktisch weiterentwickeln und gegenseitig korrigieren. Das ist beim BBK nicht der Fall. Da sind aber jährlich so zwei interessante Ausstellungen, wo ich dann auch mitarbeite. Und da kann man vielleicht auch so ein bisschen die Thematik erkennen. Was jetzt hier aus Barcelona entsteht, weiß ich noch nicht. Ich möchte auf jeden Fall ausstellen hier in Barcelona und suche eine Ausstellungsmöglichkeit. Und zwar habe ich vor, Fotoinstallationen zu zeigen, weil das sehr praktisch ist. Und habe auch eine Serie, die ich schon in Mexico City gezeigt habe, die heißt Patterns of Life. Da könnte ich einige Bereiche herausnehmen und würde dann noch ein, zwei aus Barcelona hinzufügen. Was im Einzelnen werde ich jetzt noch nicht verraten. Ich hoffe, dass dann alle kommen zur Ausstellung. Gut, wir haben die Themen gesehen, beziehungsweise gehört. Wie wird die Kunst bei dir umgesetzt, Margarete? Deine Techniken, was machst du genau? Ich habe angefangen eigentlich mit Aquarell, dann bin ich auf Acryl übergegangen, und nachdem ich mich mehr mit Projekten beschäftigt habe und auch mit Themen, habe ich angefangen, im Grunde zu überlegen, wie kann ich dieses Thema umsetzen. Das heißt nicht in erster Linie die Technik, sondern die Themen. Und da bin ich vor allen Dingen auf diese Installation gekommen, weil es da mehr Möglichkeiten gibt zu kombinieren. Also zum Beispiel mache ich auch durchaus Zeichnungen, die ich dann im Photoshop bearbeite, verdopple, vervierfache, mit Video kombiniere oder mit irgendeiner Lichtinstallation. Ja, oder dann benutze ich auch Tücher oder je nachdem. Also oder Kopf. Ich habe zum Beispiel eine Arbeit, die nennt sich Exil. Ist auch so eine gesellschaftspolitische Arbeit, und zwar geht es da um die Künstler, die Deutschland im Dritten Reich verlassen mussten. Das sind an die so 180 Leute, und die habe ich namentlich dann recherchiert und ausgedruckt auf einem Laufband und dann mit Koffern praktisch nochmal symbolisiert. Dann habe ich zum Teil noch eine Toncollage dazu gemacht, die dann so mehr so diese Züge von früher her, wie die sich anhörten. Und das ist zum Beispiel eine Arbeit. Das heißt, ich ging vom Thema aus. Das Thema war damals auch Heimatfremde Heimat. Das haben wir ja in drei verschiedenen Phasen gemacht, also drei Projekte hintereinander immer mit verschiedenen Schwerpunkten. Und da habe ich das zum Beispiel, dann wähle ich dann immer aus, was mich besonders interessiert, was mich bedrängt oder mir auf dem Herzen liegt, und überlege dann, wie kann ich das am besten umsetzen, und natürlich auch die künstlerische Qualität muss dann auch stimmen. Also die Themen stimmen bei mir immer schneller als die künstlerische Qualität, diskutiere ich allerdings mit den zum Beispiel Frauenkunstforum oder aber mit meiner Kollegin, mit der ich zusammen ein Atelier in Witten habe. Du hast mir erzählt, dass du viel gereist bist, unter anderem Kuba, Mexiko. Was sind deine Erfahrungen? Ja, also das habe ich also vor allen Dingen gemacht, auch als Künstlerin. Also ich kann eigentlich nirgends mehr hinreisen, ohne meine Profession im Hinterkopf zu haben. Und Fotoapparat ist immer in der Tasche, Video ist im Koffer, Videogerät, falls sich was Interessantes ergeben sollte. Und Kuba war die erste größere Reise über den Teich. Wollte mal gucken, wie ist das eigentlich, stimmt da was und gefällt es mir eigentlich wirklich oder auch nicht oder ist enttäuschend. Und habe das natürlich mit einem Kunstprojekt verbunden. Das war sogar ein gefördertes Projekt von NRW, also das habe ich beantragt und ist auch genehmigt worden. Und habe da Künstler aufgetrieben, die ich dann bei der ersten Reise besucht habe im Einzelnen. Und dann haben wir da 7 Künstlerinnen zusammen gehabt. Die haben 2-mal in Deutschland ausgestellt und ich habe 3-mal in Kuba ausgestellt. Das war die erste größere Kunstreise. Ich hatte dann auch noch eine deutsche Kollegin dazu gewonnen. Und dann die andere Sache war dann, jetzt ist vielleicht noch erwähnenswert, ich war noch öfters in Kuba auch privat, auch bei diesen Biennalen, das ist sehr empfehlenswert übrigens. Die Kunstbiennalen in Havanna waren großartig und hatte ich nochmal ein Projekt organisiert, und zwar ging es um in einem relativ armen Viertel in Barrio in Havanna, 10. Oktober hieß dieses Viertel, ein Wandmalprojekt. Also da sind die ganze Stadt ist da, die ganze Barrio ist da mit Wänden bemalt, und da hatte ich nette Künstler kennengelernt. Und wir sind dann zu 5 hingefahren und haben da also ein Wandmalprojekt gemacht. Das war 2012, die letzte Fahrt nach Kuba, und das war also großartig. Die haben ein Kulturzentrum da aufgebaut, und das ist immer so eine gegenseitige Anregung. Und das ist natürlich auch das Tolle als Künstlerin, dass man praktisch so mit neuen Augen Kuba sieht, was die Kubaner nicht sehen, und umgekehrt, wenn man zurückkommt, wieder so Vergleich hat oder und dann wieder was entdeckt in Deutschland mit neuen Augen sieht. Ne? Und zum Beispiel, ganz witzig als Beispiel ist, ich habe da irgendwie einen besonderen Baum fotografiert, und danach habe ich gesehen, den gibt es bei uns eigentlich auch. Und umgekehrt, die Kubaner haben dann gesehen, in welcher Form ich das fotografiert habe, waren die sehr stolz, dass ich das so gesehen habe, ihnen auch so mit ihr, dann gucken sie auch nochmal genauer hin. Ja, und Mexiko, das war dann eigentlich auch ein alter Traum von mir, vor allen Dingen diese indigenen Bevölkerungsgruppen, da war ich in San Cristobal de las Casas, also das ist Chiapas, wo auch dieser Kommandante Marcos da tätig sein soll. Das war ja so ein Ran auch von vielen progressiven Leuten. Und das war auch nochmal also eine ganz tolle Sache, weil die Kultur da nochmal ganz anders ist und sehr anregend. Und da habe ich dann auch Arbeiten zugemacht. Und da haben wir dann auch Künstlerin gewonnen aus Mexico City. Und da haben wir dann auch, ich habe da einmal ausgestellt in Mexico City mit dieser Gruppe und dann auch zwei Ausstellungen in NRW, in Dortmund in der Galerie und dann auch in Altena. Und, Margareta, du hast vorhin ein Projekt erwähnt, das heißt Schön Alt. Was steckt denn dahinter? Ja, das war auch ein Projekt vom Frauenkunstforum, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren selbst damals oder auch immer noch in einem gewissen Alter, weil das Frauenkunstforum hat sich eigentlich gegründet und wurde auch von NRW angeregt und so ein bisschen am Anfang finanziert, dass Frauen, wo die Kinder aus dem Haus sind, also die im Bereich Kunst gearbeitet haben oder Kunstlehrerinnen waren, dass die nochmal jetzt voll zum Zuge kommen. Und da war das Thema jetzt in doppelter Weise interessant. Also A, ist auch eine gewisse Veralterung in Deutschland, ne? Und dass man das auch positiv sehen sollte. Und ja, und dann haben wir uns das Thema vorgenommen. Und zwar, also ich persönlich habe zum Beispiel 2 Arbeiten gemacht. Also eine war so ein Videoloop, und zwar von einer Frau, die ich sehr beeindruckend fand, die mit 86 noch wahnsinnig agil ist und sehr tolle Sachen macht und immer noch träumt und schöne und tanzt und was nicht alles. Das hat mich tief beeindruckt, in der Hoffnung, dass ich später vielleicht auch mal so aktiv bin. Und das war allerdings auch vor 10 Jahren, glaube ich, das Thema. kommt mir jetzt so vor, das wäre schon länger her. Und auf jeden Fall habe ich dann Fotos genommen vom Babyalter bis zu 86 und habe die in einem langsam Überblendungen, als würde man dann wachsen. Das hat sich dann so ausgedehnt, also alle 7 Jahre so ein Foto, ausgedehnt dann auf, ich glaube, 1,5 Minuten oder 2, und das habe ich dann im Loop gezeigt. Darunter habe ich eine Schriftbild gemacht und das heißt, ich habe einen Spruch genommen, den sie selbst gesagt hat, mein Leben war schön. Obwohl sie im Krieg viel erlebt hat, vertrieben war, alles Mögliche, Schreckliche erlebt hat und dann aber doch ihr Leben schön fand. Und das fand ich dann toll. Für mich war auch die Motivation so ein bisschen, dass man denkt, wenn man so die Alten sieht, und das war eine gewisse Phase, wo die Jungen auf die Alten so ein bisschen, die waren out, ne? Im Grunde, dass man den Menschen in seiner Gesamtheit sehen muss, mit seiner gesamten Biografie. Und dann besser wertschätzen kann, als wenn man da jetzt nur so eine ältere Dame dahin gehen sieht. Und und das war so ein bisschen meine Motivation, also die Würde des Alters hervorzuheben. Die zweite Arbeit, die war ganz anders, und zwar Armut im Alter. Ich habe da auch eine Videoinstallation gemacht, und zwar habe ich alte Leute, die in der Mülltonne wühlen, eben auch in Deutschland, also keine Flaschen, nicht unbedingt Flaschensammler allein. Die dann alte Damen von 70, 80 und oder 50 plus, die in der Mülltonne Sachen rausnehmen, um zu überleben. Und die habe ich dann praktisch mit einem Laufband angeregt durch diese vielen TV-Sendungen in 24, wie das bei uns heißt, also verschiedene Nachrichtensender. Da laufen ja immer so Nachrichten gleichzeitig drunter. Dann habe ich diese 15 Personen aufgenommen, wo das Gesicht nicht zu sehen war. Ich wollte also keinen da diskreditieren. Es geht ja nicht um jemand zu entblößen. Habe dann so ein Laufband gemacht, und da waren die Nachrichten aus den Zeitungen, die ich gesammelt hatte. Frauensupermarkt klaute mit 80-Jährigen, weil sie mit 3 Euro nicht am Tag auskommt und so weiter. Also tatsächliche Nachrichtensendung oder Nachrichten aus der Zeitung, die habe ich dann praktisch aufgenommen ins Laufband, und das ging dann auch parallel zu den Bildern und wie gesagt auch mit Überblendung. Ich habe die Bilder auch ein bisschen verfremdet, um die anzugleichen. Ja, das war meine zweite Arbeit zu Schön alt. Die anderen haben ganz andere Aspekte ausgewählt. Die haben zum Beispiel die eine, nur um eine weitere Arbeit zu nennen, von einer anderen Künstlerin, die hat so praktisch Kisten gehabt, wobei in jeder Kiste so Sachen war, was für bestimmte Altersgruppen wichtig ist. Babyalter, dann kommt vielleicht dem etwas älter dann die Pflegeprodukte oder im Jugendlichen eine Reise. Also dann immer in jeder Kiste so 10 Sachen etwa, die im Leben wichtig sind. Und nur als Beispiel. Und das war insgesamt einfach super. So die, und das bei uns in diesem Projekt ist das immer so, dass jeder ohne Absprache zu ganz anderen, wir brauchen nichts voneinander abgucken oder Ideen klauen. Jeder behandelt das Thema, was ihn betrifft, und dadurch kommt die Vielfalt zustande. Ja, und das war jetzt ein Beispiel von diesen Projekten. Margareta, wer deine Kunst bewundern möchte und sich anschauen möchte, wohin kann er gehen? Ja, ich habe eine Webseite, und zwar heißt die www.margarete-eppendorf.de. Da sind so die Sachen bis 2008, aber die Vita ist auch erneuert, also sagen wir mal nicht ganz auf aktuellen Stand, aber unter Google-Bilder sind auch andere Sachen zu sehen, also aktuellere Sachen. Die Videoinstallation leider nicht. Aber wie gesagt, kommt zu meiner Ausstellung, dann das ist auch schwer praktisch aufzunehmen. Also ein Video von einem Video, das ist schwer rüberzubringen, die Wirkung. Also das kriegt man nicht hin. Ich habe da zwei Fotos und wie gesagt. Im Norden, es sind überall dieselben, die uns ermorden, in jeder Stadt und in jedem Land. Schreib die Parole an jede Wand. Schreib die Parole an jede Wand. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Margarete Eppendorf, der Soundtrack deines Lebens. Ja, also einige Lieder fallen mir da ein, die ich wichtig fand. Und das erste ist von Tonsteine Scherben, Mach kaputt, was euch kaputt macht. Ich kam aus einem sehr konservativen Gebiet Hannover seinerzeit und hörte von dem tollen Berlin und bin nach Berlin gezogen. Und da stieß ich dann irgendwie auf dieses Lied und war sehr aufgeschlossen, sehr jung. Und diese Bewegung dort, und da ist, hatte ich mir diese Single gekauft, die ich heute noch zu Hause habe. Kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen. Du bist nicht besser als der neben dir. Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Im Osten, im Norden, im Westen, es sind überall dieselben, die uns erpressen. In jeder Stadt und in jedem Land. Die Parole von unserem Kampf heißt die Parole von unserem Kampf. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Was mir auch noch einfällt, ist, dass ich ein großer Fan von Joe Cocker bin und auch zwei Konzerten waren, also immer, damals schon, ne? Also mit dem Woodstock hat das angefangen, und später habe ich dann entdeckt, dass er ja immer noch singt und finde also seine Lieder immer noch gut und war zweimal auf seinen Konzerten. Was ich noch ganz toll finde, ist von Joe Lennon, Imagine. Vom Inhalt her finde ich also den Song also wahnsinnig gut und beeindruckt mich immer wieder. Und ich habe den auch einmal sogar verschickt dann, so als Weihnachtsgruß oder Neujahrsgruß, und entspricht also meinen Visionen. Margarete, herzlichen Dank für das Interview. Viel Glück und viel Spaß noch bei der Kunst. Und wir wünschen dir viel Erfolg und viele, viele Zuschauer, Besucher und Bewunderer. Danke. Das war Tonsteinescherben, keine Macht für niemand. Eine Gruppe, die Künstlerin Margareta Eppendorf schon seit ihrer Jugend als den Soundtrack ihres Lebens beschrieben hat. Margareta Eppendorf, das Interview gerade gesendet. Falls sie im Moment zuhört, grüße ich sie auch von hier aus dem Studio. Von der Plaza Real, Contrabanda 91.4 FM, Niemandsland. Es ist Samstag, der 17. Mai 2014. Ein wunderschöner Tag. Wieder ein wunderschöner Samstag. Hallo. Mittlerweile auch eingetroffen, Radioaktivist Werner. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Kopfhörer auf, Mikro vor den Mund, also von mir aus kann es losgehen. Ja, ne? Jetzt können wir unsere Sendung abfahren lassen. Eigentlich kann man so eine Sendung gar nicht richtig planen, oder? Das Leben. Ja. Eigentlich ist das ganze Leben planbar. Außer der Transpiration und der Realität. Das wie wenn der. Und der Sendung. Eine, eine andere Person suchst, ne? Aber oft das Suchen steht dem Finden entgegen. Also vielleicht sollte man nicht immer allzu viel planen, obwohl innerhalb vom Kapitalismus wird es ganz gut tun, ein bisschen mehr Planung. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut, wie gesagt, alles im Leben ist planbar. Ich wiederhole nochmal, außer der Transpiration und der Realität. Das hat übrigens Herr Matthias Ackeret gesagt. In einem Buch über Elvis Presley, das er geschrieben hat. Ein Thema, das die Weltöffentlichkeit eigentlich erschüttern müsste, viel mehr als es tut, ist das Thema Folter. Amnesty International hat auf seiner Homepage und auch in allen Medien, die ihnen zur Verfügung stehen, eine Kampagne gestartet, die heißt Stopp Folter. Dazu herausgekommen ist auch ein neuer Amnesty International Bericht, der belegt, Folter ist in vielen Ländern alltäglich. Seit über 50 Jahren kämpft Amnesty International gegen Folter, gegen eine der grausamsten Taten, die Menschen verüben können. Der Kampf gegen Folter gehört zu unserer Geschichte. Er ist unser Erbe und unsere Zukunft. Wir erhalten täglich Berichte aus der ganzen Welt über die Folter von Personen und Gruppen. Regierungen setzen die Folter von Gefangenen als eine Art Waffe ein. Das versuchen wir zurzeit weltweit zu bekämpfen. Darum haben wir dieses Jahr zum Jahr gegen Folter erklärt. Wir erhielten 1977 den Friedensnobelpreis. Wir waren völlig überrascht, weil wir vorher nichts davon gewusst hatten. Natürlich waren wir sehr glücklich. Come to the rostrum and receive, on behalf of Amnesty International, the Nobel Peace Prize for 1977. It did mean. Er brachte uns internationale Anerkennung und mehr Interesse, nicht zuletzt in den Medien. Ces lettres sont la mauvaise conscience de tous les gouvernements. Amnesty International is a conspiracy of hope. In over 60 countries, torture is still systematically used. It's time to play Wheel of Misfortune. That's right, the exciting new game show where you bet your freedom against physical torture and abuse. Action is needed in the Vereinten Nationen müssen handeln, um Folter zu verbieten. Diese Kampagne muss erfolgreich sein. Wir müssen erfolgreich sein. Die Generalversammlung nimmt die Konvention gegen Folter und andere grausame, erniedrigende Behandlung oder Strafe an. So wurde es entschieden. That, Mr. Chairman, would be the only complete solution to the problem. Amnesty hatte ihr eigenes Urgent Action Netzwerk aufgebaut. Die UN hat ein Beschwerdeverfahren eingerichtet, das aber völlig von den Urgent Action von Amnesty abhängig war. Seit 1980 sind wir für mehr als 3000 Menschen in 50 Ländern aktiv geworden. Amnesty International feiert den 30. Geburtstag. Trotz der vielen Arbeit, die wir seit 1961 geleistet haben, werden zwei Drittel der Menschheit immer noch von Regierungen regiert, die ihre Bevölkerung foltern und töten. C'est pour une noble cause, sortir Kim Song-man de prison, sa seule infraction, délit d'opinion, torturé. Join Muhammad Ali and Amnesty International to ban the belt. Ich sagte, retten Sie mich, Sie sind Arzt, Sie sind eine ehrbare Person, töten Sie mich, lassen Sie nicht zu, dass Sie mich foltern. Con qui tortura o con Amnesty? When we're not listening, people are tortured, imprisoned, and killed for their beliefs. Activists in over 100 countries. Aktivisten in über 100 Ländern setzen sich ein, um Folter zu beenden. Das Recht, nicht gefoltert zu werden, gilt absolut und für alle, ohne Ausnahme. Folter ist kein Werkzeug der Gerechtigkeit, sondern des Terrors und immer Unrecht. Einige Menschen stehen über dem Gesetz, andere haben gar keine Rechte. Guantanamo ist der Gulag unserer Zeit geworden. Die jüngste Kampagne in unserem langen Kampf ist ein Aufruf an alle. Zusammen können wir Folter stoppen. Wir können das wirklich, wenn wir zusammenstehen, um den Folterern das Handwerk zu legen. Wenn wir überall eingreifen, wo Menschen gefoltert werden. Die Folterer müssen sich verantworten. Die Folterüberlebenden sollen wissen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten und nicht allein sind. Dafür steht Amnesty International. Stehen Sie mit uns dafür ein. Der Folterbericht von Amnesty International, die Kampagne Stopp Folter weltweit. Es ist schrecklich, dass nach so vielen Jahrzehnten von Amnesty, nach so vielen Aufrufen und nach so viel Anprangern, das Foltern nach wie vor an der Tagesordnung ist, in so glorreichen Staaten, zum Beispiel wie den USA. Es ist nicht zu fassen. Leute, die offiziell anderen Ländern erzählen wollen, wie man Menschen behandeln soll, die angeblich humanitäre Konvois schicken, nach Zentralafrika oder die sich über Syrien erregen oder über Putin, die lassen selber massenhaft foltern. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Spanien da mit dabei ist in dieser Liste bei den Nicht-Folterländern. Ich vermute es jetzt erstmal, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass es hier in Spanien keine Folter gibt. Ne? Vielleicht nicht systematisch von oben geplant und eingesetzt, aber punktuell selbstverständlich von irgendwelchen Polizisten hauptsächlich. Also systematisch eingesetzt wurde die Folter unter Franco und auch noch in 80er Jahren im Baskenland. Ne? Aber ich denke mal, wenn das heute passiert in Spanien, ist es halt punktuell wegen irgendwelchen Typen, die schlecht drauf sind. Und das heißt aber noch lange nicht, dass es in Zukunft nie mehr Folter, systematische Folter vom Staat geben wird. Ich meine, die ganze Tendenz im Moment immer noch autoritärer, ja, immer noch schärfere Gesetze, die Tendenz der Regierung gegen die Bevölkerung ist ganz klar. Und wer weiß, wenn sich die Sache weiter verschärft, dann ist es selbstverständlich möglich, dass es auch wieder bewusst von oben eingesetzt wird gegen die Leute. Es gibt hier zwei Dinge, die man beachten muss. Einmal, wie wird Folter definiert? Amnesty ist da sehr klar und sehr strikt, hat den Katalog der Foltermethoden genau aufgezählt. Und zum anderen, ja, auch unsere Länder, unsere demokratischen Länder helfen Folterern. Denken wir an die schmutzigen Geheimflüge der CIA in die Geheimgefängnisse von Gefangenen. Die wurden von deutschen und von spanischen Flughäfen aus gestartet. Das heißt, auch unsere glorreichen EU-Länder sind mitbeteiligt. Ein anderes Thema ist der Folterbericht, der im Einzelnen von Amnesty im Internet aufgeführt wird. Da sieht man nach Ländern und nach Kontinenten geordnet. Ich verlese nur mal ganz kurz ein paar Bemerkungen zum Thema Europa. Europäische Beteiligung an außerordentlicher Überstellung und geheimer Haft. In einigen EU-Ländern haben die Regierenden und die Regierungen noch immer keine gründliche Untersuchung ihrer Beteiligung am CIA-Programm für außerordentliche Überstellungen, also die Flüge in Geheimgefängnisse, durchgeführt. Das ist natürlich ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. Im Zuge dieses Programms kam es zwischen 2001 und 2007 zu zahlreichen Fällen von Folter und anderen Misshandlungen. glaubwürdigen Informationen zufolge, die unter anderem von der EU, dem Europarat, der UNO sowie von Journalistinnen und NGOs stammen, unterhielt die CIA zwischen 2002 und 2006 geheime Hafteinrichtungen in Litauen, Polen und Rumänien. Ehemalige Häftlinge dieser Einrichtungen gaben an, dort Opfer von Schlägen, anhaltendem Schlafentzug und Scheinhinrichtungen geworden zu sein. Ein besonders finsteres Land ist dieses Rumänien. Da gab es zu diesen Vorwürfen nur eine geheime parlamentarische Untersuchung, die lediglich wenige Stunden dauerte. Das Ergebnis wurde geheim gehalten, bis auf eine kurze öffentliche Erklärung, in der es hieß, das Land sei in keiner Weise an den Programmen zur Überstellung und geheimer Haft beteiligt. Man muss denen also mit Fotos und Videos nachweisen, dass sie foltern, sonst geben sie nichts zu. In Polen wurde 2008 eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, die jedoch von Verzögerungen und fehlender Transparenz gekennzeichnet war. Allerdings wurde drei Männern, die derzeit im US-Gefangenenlager Guantanamo festgehalten werden, im Rahmen der Untersuchung offiziell der Opferstatus zugesprochen. Das heißt, laut einem Bericht, der im Januar 2014 in der Washington Post erschien, bezahlte die US-Regierung den polnischen Behörden 15 Millionen US-Dollar für die Nutzung eines Geheimgefängnisses. Eine von Litauern eingeleitete Untersuchung konzentrierte sich fast ausschließlich auf die illegale Überstellung von Mustafa al-Hafsavi, der sich ebenfalls in Guantanamo befindet und angibt, dass er in einer geheimen Hafteinrichtung in Litauen festgehalten wurde. Ein seltener Sieg für die Gerechtigkeit wurde 2012 erzielt, als der oberste Gerichtshof Italiens in einem Berufungsverfahren die Urteile gegen mehrere US-amerikanische und italienische Funktionäre bestätigte. Sie waren für schuldig befunden worden, 2003 Abu Omar entführt und nach Ägypten überstellt zu haben, wo er gefoltert worden sein soll. Der Bericht ist sehr, sehr lang. Es wird zu einzelnen Ländern in Europa auch Stellung bezogen. Über Deutschland wird gesagt, dass im Zeitraum des Berichts kein Fall von Folter, was Amnesty als Folter definiert, bekannt geworden sei. Aber Misshandlungen in Polizeigewahrsam, wie sie das so schön nennen, die sind doch sehr häufig. Und die Grenze zur Folter ist ja manchmal auch fließend. Der Bericht ist sehr lang. Wer den im Einzelnen nachlesen will, da gibt es ein PDF-Archiv von ungefähr 50 Seiten. Folter 2014, 30 Jahre gebrochene Versprechen. Amnesty International auf der Homepage. Inhalt, Angriff auf die Menschenwürde, die globale Krise, aus Grausamkeit, Versagen und Angst. Dann Folter und Menschenrechtsverletzungen und eine Straftat. Das globale Ausmaß von Folter, wer ist in Gefahr, wann und warum kommt es zu Folter, weltweite Stopp-Folter-Kampagne, Schlüsselfaktor, Schutzmaßnahmen, Schwerpunktländer der Kampagne, Foltermethoden und dann zur Lage in den verschiedenen Weltregionen. Da gibt es Informationen über Afrika, Asien und Pazifik, Europa und Zentralasien und Amerika. Im Anhang gibt es Rechtsgrundlagen, Definitionen und Begriffe. Ja, der 25. Mai steht bevor, diese sogenannten Europawahlen. Und deshalb werden uns jetzt von oben noch mehr Lügen verkauft als normalerweise. Also hauptsächlich von seiner Regierungspartei. Die Krise ist praktisch vorbei. Es geht wieder voran. Ja. Und also hört sich das so an, jetzt mal zur Abwechslung kein Politiker, sondern der Präsident der Arbeitgeber in Valencia, der sagt, es gibt keine prekären Beschäftigungsverhältnisse, es gibt keine prekären Löhne und Gehälter. Wer davon redet, der verhindert nur, dass es vorangeht. Also wir sind schuld, wenn wir dieses Problem oder für die, die da oben das angebliche Problem überhaupt nur erwähnen. Ja, und die offizielle Propaganda ist die, Krise ist vorbei und dann als Normalbürger fragst du dich natürlich, wie merkt man das dann? Sind die Arbeitslosenzahlen runtergegangen? Gibt's keine Zwangsräumungen mehr? Haben die Kürzungen aufgehört? Die Löhne und die Gehälter, gehen die wieder rauf? Und so weiter, ja. Gesundheitswesen steht vor dem Zusammenbruch, das denke ich zum Beispiel, ja. Aber die Krise ist vorbei. Gut. Und was meinen die aber, wenn sie das sagen? Die Börse geht wieder rauf, die Risikoprämie geht wieder runter und vor allem ausländische Investoren gewinnen wieder Vertrauen, die Banken machen wieder Gewinne. Gut. Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Das eine provoziert natürlich das andere. Aber das Argument könnte man einfach technisch so zusammenfassen. Es gibt wieder mehr Geld im Land, aber natürlich nicht für dich oder für mich oder die Arbeitnehmer oder die Kranken oder die Rentner oder die Arbeitslosen. Es gibt wieder mehr Geld zum Spekulieren. Und das heißt aber, das heißt einfach definitionsgemäß nichts anderes, als dass die nächste Finanzblase schon wieder beginnt, sich aufzublähen. Und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie platzt. Also es gibt viele Anzeichen inzwischen. Als die sogenannte Krise begonnen hat, waren die Staatsschulden der Länder, also ich spreche jetzt von den sogenannten entwickelten Ländern, 70% Staatsschulden vom Bruttoinlandsprodukt. Also das war vor 5 oder 6 Jahren. Und heute 100%. Also mehr Staatsschulden als zu Beginn der Krise. Die Arbeitslosenzahlen sind gleich hoch wie, sagen wir, vergleichbar mit der großen Depression in den 30er Jahren. Und eben unsere lieben Investoren, also damit man versteht, was gemeint ist, die Spekulanten, die internationalen Investitionsfonds, die haben diesen panischen Schrecken von 2008 schon überwunden. Ne? Jetzt haben sie wieder das Gefühl, dass man das große, schnelle Geld machen kann. Man muss nur was wagen, bisschen kühn und risikobereit sein. Und jetzt spüren sie wieder diesen Nervenkitzel. Ne? Die Gewinne mitnehmen und dann die Aktien im richtigen Moment wieder abstoßen. Dann bist du Werner, dann hast du den Beweis, dass die anderen nicht so schlau und nicht so listig sind wie du. Jetzt kannst du wieder neue Risiken eingehen, noch mehr Geld verdienen. Und wenn es dann einmal gut gegangen ist, dann wird es ja bestimmt wieder gut gehen. Ne? Du bist ja jetzt der Größte, so ein Ass. Ne? Und dann nochmal und nochmal bis eben zum nächsten Crash. Ja, das ist auffällig, wie sehr sie trommeln für eine bessere Realität, die gar nicht existiert. Sie machen Propaganda für etwas, das eigentlich für die große Masse immer schlimmer und immer schlechter wird. Besonders hier in Spanien, wenn man sagt, jedes Volk hat ja so seine Mentalität. Die Deutschen sind Dr. Faust, die Briten sind Hamlet, die Spanier sind Don Quixote. Die verkaufen uns eine alte Rasierschaumschüssel als magischen Helm, wie Don Quixote das gemacht hat. Beziehungsweise er hat diesen Helm gekauft. Mansurs Helm, das war eine alte, blöde, angekitschte Rasierschüssel von einem Barbier. Und das erinnert mich manchmal hier in Spanien an diesen spanischen Mentalitätsmythos. Möglichst weit an der Realität vorbei schwadronieren und Propaganda machen. Vielleicht sollten wir kurz noch das Foto der Woche kommentieren. Das Foto der Woche war ein Krawattenträger, tritt hassverzerrt auf einen von zwei Robocops mit Maschinenpistolen bewaffneten uniformierten Schlägern am Boden festgehaltenen Mann. Dieser Mann, der auf dem Boden liegt, wird also voller Hass getreten von einem Sicherheitsberater bzw. einem Berater von Erdogan. Der Mann, der auf dem Boden liegt, ist ein Angehöriger eines Opfers dieses schrecklichen Grubenunglücks, wo ungefähr 300 Bergleute zu Tode kamen. Und dieses Bild zeigt das ganze Elend dieser globalen Arschlochregierungen, die uns fest im Griff haben. Diese Leute, die die Opfer noch verhöhnen, sich lustig machen. Erdogan hatte vorher Sprüche gemacht über dieses Unglück, als wäre das was ganz Normales. Hat die Bedeutung genommen, hat die Opfer praktisch verhöhnt und die Angehörigen. Und dann kommen noch die Schläger seiner Truppen und schlagen noch die Leute zusammen, die auch noch wehrlos auf dem Boden liegen und festgehalten werden. Ein Symbol für ein, könnte man sagen, wirkliches Schweineregime. Ja, jetzt gibt's offenbar außer diesem Foto noch ein Video, wo offenbar der Erdogan selber einen, der ihn anschreit und protestiert gegen ihn, von hinten irgendwie mit dem Arm um den Hals fasst und schreit, komm doch her und protestier hier, und dann offenbar den selber auch noch schlägt, also nicht nur sein wild gewordener Sekretär da. Aber gut, das Ganze ist im Zusammenhang mit diesem Grubenunglück in der Türkei, in Sova, in der Nähe von Sova ist das passiert, das ist so ungefähr 200 Meter südwestlich von Istanbul, in einem riesen Kohlebergwerk, wo über 6000 Bergarbeiter arbeiten, und wie gesagt, also im Moment sprechen sie von ungefähr 300 Toten, also zuerst irgendwie Explosion, Feuer ausgebrochen und dann fiel der Strom aus, dann gab es keine Belüftung mehr und die meisten sind erstickt, also das größte Bergwerksunglück jemals in der Türkei. Und das, wie du schon gesagt hast, war jetzt eben die Reaktion von diesem Erdogan da. Der ist dann hingefahren und hat dann dort gesprochen in einer Riesenversammlung vor Nachbarn und Angehörigen von den Opfern. Und dann fällt ihm eben nichts Besseres ein, als auf andere Minenunglücke hinzuweisen im letzten und vorletzten Jahrhundert und sagt dann wörtlich, das kommt relativ häufig vor, das ist unvermeidlich, solche Dinge passieren eben. Ne? Und das hat natürlich die ganze Sache dann angeheizt. Es gab überall in allen großen Städten in der Türkei Protestaktionen, Demonstrationen, Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und von oben praktisch die gleiche Botschaft eben, wie es bei uns hier passiert mit den Atomkraftwerken, ne? Sicherster Reaktortyp, modernste Technologie, und so tönen die in der Türkei dann eben auch rum, ne? Das sicherste Bergwerk, das wir in der Türkei haben. Und was steckt dahinter? Das war früher staatlich, wurde dann vor ein paar Jahren privatisiert. Der jetzige Eigentümer heißt Soma Holdings und wurde vom Staat eben unter sehr günstigen Bedingungen verkauft. Ja. Zufälligerweise ist die Frau von dem neuen Besitzer ein hohes Tier in der Regierungspartei. Vor 3 Wochen wollte die Opposition die CHP im Parlament zur Debatte bringen, die Situation, wie es aussieht in den Bergwerken, und wurde dann aber abgeschmettert von der Regierungspartei. Und was dahinter steckt, das hat der jetzige Besitzer, ohne es zu wollen, selber gesagt vor 2 Jahren, hat er dann rumgeblökt. Als die Mine vom Staat betrieben wurde, kostete die Tonne Kohle 130 bis 140 US-Dollar. Bei uns betragen die Gesamtkosten nur noch 23,80 Dollar. Jetzt fragt man sich natürlich, das müssen ja ganz listige Betreiber sein, wenn die das schaffen. Aber jetzt zeigt sich's, wie diese und auf wessen Kosten diese genialen Sparmaßnahmen gingen, eben praktisch keine Arbeitssicherheit mehr. Also sowieso nicht nur bei Bergwerken, sondern generell bei überall, ja, auch in der Textilindustrie, auf den Werften, auf den Baustellen, auf den Baumwollfeldern. Also nur im letzten Jahr sind über 1200 Leute bei Arbeitsunfällen umgekommen. So wird eben der wirtschaftliche Aufschwung da in der Türkei jetzt hergestellt. Und dann auch noch zu diesem Verhältnis zwischen dieser neuen Betreiber da und der AKP, der Regierungspartei. Der neue Betreiber, diese Holding, die liefern der Partei die Kohle und die Kohle wird von der Regierung weitergegeben in bestimmten Stadtteilen vor Wahlen gratis, ja. So funktioniert die Sache. Oder die Firma dann wieder, die hat zum Beispiel ihren Arbeitern die Essensmarken und ihre Personalausweise weggenommen, hat sie gezwungen, zu den Versammlungen der Regierungspartei hinzugehen, dort mit ihren gelben Bauhelmen dem Erdogan zuzujubeln und danach kriegen sie dann ihre Ausweise wieder zurück. Ja, wie im 19. Jahrhundert, die Gutsherren, da mussten die Arbeiter von den Gutshöfen, die Bauern und die Halbleibeigenen antreten und geschlossen mit dem Gutsherrn die Partei des Gutsherrn wählen. Niemandsland 94 FM, Kontrabanda, Samstag, 17. Mai 2014. Hallo, noch einmal für alle, die jetzt erst sich zugeschaltet haben. Wir begrüßen noch einmal alle hier in Barcelona und weltweit im Internet. Wir sind zu hören noch bis 12 Uhr. Jo. Wir fahren mit Computer in das Digital. So eine Plastikschüssel lässt uns nicht kalt. Hau weg, heute, wir geben Kit, bis das das knallt. Plastikschüssel lässt uns nicht kalt. Hau weg! ich bin Chinola aus Bremen und ich grüße auch die Hörerinnen von Radio Niemandsland und freue mich, dass es so ein cooles, kritisches Radio gibt. Samstag, der 17. Mai 2014, die vermischten Nachrichten und Meldungen. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Weitere Proteste nach Grubenunglück in der Türkei. In mehreren Städten des Landes forderten erneut Tausende den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Erdogan. Sie werfen ihm vor, den wirtschaftlichen Aufschwung über die Sicherheit zu stellen. Bislang wurden 298 Tote in Sommer geborgen. Weiterer runder Tisch zur Lösung der Krise in der Ukraine. In Charkiw im Osten des Landes kommen dazu unter anderem Regierungsvertreter und Abgeordnete zusammen. Pro-russische Separatisten sind auch heute nicht dabei. Ein erstes Treffen am vergangenen Mittwoch war ohne Ergebnis geblieben. Entwurf für neue Syrien-Resolution. In dem Papier, über das der UN-Sicherheitsrat kommende Woche abstimmen soll, geht es um Menschenrechtsverletzungen in dem Bürgerkriegsland. Diese sollen vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag untersucht werden dürfen. Unterdessen dauern die Kämpfe in Syrien an. Bundeswehr soll für Familien auch finanziell attraktiver werden. Verteidigungsministerin von der Leyen stellte in der Passauer Neuen Presse Verbesserungen bei Rente, Trennungsgeld und Umzugskosten in Aussicht. Die Ministerin hatte bei ihrem Amtsantritt angekündigt, die Bundeswehr zu einem familienfreundlichen Unternehmen umzubauen. Überschwemmungen im Südosten Europas. Hunderte Freiwillige trafen in der Nacht in der Stadt Šabac im Westen Serbiens ein. Sie wollen den Hochwasseropfern helfen. Besonders betroffen ist Serbien sowie Bosnien und Herzegowina. Mindestens 10 Menschen kamen ums Leben. Das Wetter: im Osten und Südosten Wolken verhangen und gebietsweise Regen. Im Norden und Westen freundlich und trocken mit Sonne und Wolken. 9 bis 21 Grad. Ja, wir haben gerade gehört, Bundeswehrministerin, Kriegsministerin, Verteidigungsministerin, Wehrministerin von der Leyen will die Bundeswehr zu einem familienfreundlichen Unternehmen machen. Das heißt, die können ihre Angehörigen und Babys mit in die Kampfgebiete nehmen, in eine Drohne setzen und ein bisschen mitfliegen lassen und vielleicht auch nach Kunduz oder nach Zentralafrika das Ganze dann als Familienausflug organisieren. Ja, auf welche Familien beziehen sie sich? Doch nicht auf die Familien, auf die sie dann schießen, ne? Deren Familien. Sie beziehen sich auf die Familien der Mörder, ne? Weil die Soldaten sind Mörder, darf man doch, glaube ich, jetzt sagen, ne? Das ja, hat man da gab es mal ein Gerichtsurteil. Ja. Aber stell dir vor, ne, die Bundeswehr in der Ukraine, ne, die müssen dann leider wieder schießen, um die Demokratie zu verteidigen. Und dann gibt's Tote. Ne. Ach, da hat übrigens eine andere Frau, Marie-Louise Beck, hat einen wesentlichen Beitrag geleistet jetzt zur Klärung der Situation in der Ukraine. Jetzt fragt man sich natürlich, wer oder was ist Marie-Louise Beck? Das ist die Obfrau der Grünen im Auswärtigen Ausschuss vom Bundestag. Und wie sie dann wieder zurückkommt, wurde sie dann unter anderem gefragt, welche Anhaltspunkte sie dafür gefunden hat, dass jetzt schon in der Ukraine US-Geheimdienste sind und diese privaten Sicherheitsfirmen, Blackwater und so weiter. Und dann sagt sie dazu, Ich habe sie nicht gefunden. Das ist doch gut, ne? Jetzt wissen wir, was los ist. Okay, ein paar Meldungen. Da sind zuerst mal die Todeswünsche für Willy Brandt. Ja, Sie haben richtig gehört. Todeswünsche für Willy Brandt. Das ist jetzt rausgekommen. Thema Zeitgeschichte. US-Präsident Richard Nixon und sein Sicherheitsberater Henry Kissinger, zwei hochkarätige Massenmörder, haben Kanzler Willy Brandt bekanntlich nie getraut. Neu ist allerdings, dass sie ihm den Tod an den Hals wünschten. Das zeigt eine Tonbandaufnahme, die nun das US-Außenministerium veröffentlicht hat. Es geht um ein Gespräch am 3. Februar 1973. Brandt litt an einer Stimmbandentzündung und hatte ein Geschwulst entfernen lassen. Nixon: Wie sieht es mit Brandts Kehle aus? Kissinger: Leider ist sie, das Geschwulst, nicht bösartig. Es ist schrecklich, so etwas zu sagen. Nixon: Ich weiß, was Sie meinen. Kissinger: Ich meine, Nixon, Sie meinen, dass er unglücklicherweise bei sehr guter Gesundheit ist. Kissinger: Leider wird er uns erhalten bleiben. Yeah. Nixon: Er ist ein Trottel. Kissinger: Er ist ein Trottel. Nixon: Er ist ein Trottel. Kissinger: Und er ist gefährlich. Nixon: Tja, leider ist er gefährlich. Nixon und Brandt sind verstorben. Kissinger wird am 27. Mai 90 Jahre alt. Ein Massenmörder vor dem Herrn, ein Freund der Diktatoren. Kissinger hat den Putsch der faschistischen Militärs in Chile mitorganisiert, befürwortet, gelenkt und finanziert. Kissinger ist verantwortlich für Agent Orange, Giftgaseinsätze im Vietnamkrieg und so weiter. Das Auswärtige Amt tut nun, was Deutsche so tun. Und das Verteidigungsministerium hilft ihm, sie ehren Kissinger zu diesem Anlass, zu seinem 90. Geburtstag, jawohl, mit der Stiftung einer Henry-Kissinger-Professur an der Universität Bonn. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der wird nun geehrt für seine Verdienste. Und das war 1973, 72. Sagst du? Ja. Also da haben sie ja Nixon und Kissinger und so haben wir ungeheuer Glück gehabt, dass damals unser hiesiger spanischer Innenminister noch ein Kleinkind war und nicht das Sagen hatte, weil zum Thema Todeswünsche hat er sich jetzt auch was einfallen lassen. Also wer nicht wie damals Willy Brandt, wer tatsächlich nicht überlebt hat, ist eine Politikerin von der Regierungspartei PP in Leon, die war dort Präsidentin der Diputation und vor 3 Tagen, glaube ich, oder 4, Dienstag, glaube ich, hat jemand auf sie geschossen und nun ist sie tot. Und also die war sehr bekannt als eine unausstehliche, arrogante Frau, ja. Und jetzt dieser Tod hat in der Presse und in allen diesen sozialen, wie sagt man, soziale Netzwerke, soziale Foren, genau, Netzwerke, wie Twitter, Facebook und so weiter, gab's Kommentare dazu, zu dieser Geschichte. Und ich habe mir das natürlich auch angeguckt und ich muss wirklich sagen, 90%, um mal jetzt irgendeine Zahl zu sagen, waren gegen diese Frau natürlich und haben sich mehr oder weniger offen gefreut darüber, dass die jetzt weg ist. Das erinnert mich so ein bisschen an die klammheimliche Freude damals, Stammheim, ne, in Deutschland. Und oder Werner, denk an unsere Sendung zu Margaret Thatchers Tod, als Zehntausende, Hunderttausende Leute in England auf den Straßen tanzten und gesungen haben, The Day That Mary Thatcher Dies, Hello, Hello, da machen wir ein Fass auf. Party, Party, Party. Das war in England natürlich geduldet und da konnte man nichts machen. Es waren einfach zu viele. Es waren Hunderttausende Arbeiterklasse, die sich über Mary Thatchers Tod freute. Also nur die Differenz ist dazu, dass sie jetzt tatsächlich erschossen wurde und nicht wie man zuerst denkt, ne, von irgendwelchen Linken oder Anarchisten. Stellen wir uns das nur mal eine Sekunde vor, eine linke Gruppierung hätte diesen Schürhaken beseitigt, was dann los gewesen wäre, Massenverhaftung und alles mögliche wäre dabei rausgekommen, die hätten einen riesen Fass aufgemacht und hätten eine Hetzkampagne gestartet, die kann man sich wirklich gut vorstellen. Ja, also zum Glück kann man sagen, war das eine eigene. Ja, jemand von der Regierungspartei selber, eine andere Frau von der PP, die irgendwelche Auseinandersetzungen mit der Toten hatte und so, und deren Mutter und so weiter. Aber das ist ja unserer Regierungspartei egal. Ne? Die machen jetzt aus der Geschichte einfach, das Wichtige ist jetzt die Reaktion der Leute in diesen, in Facebook, in Twitter und so weiter. Und wollen jetzt natürlich wieder eine Gesetzesänderung, um das noch zu verschärfen, solche Äußerungen im Internet, und haben jetzt schon Leute festnehmen lassen und dem Richter vorgeführt. Die Sache geht weiter, da kommen noch mehr dazu. Die Richter lassen die dann wieder raus, aber müssen sich dann auf der Polizeistation melden, jede Woche oder alle zwei Wochen einmal. Und sagen natürlich, da sieht man's, ne? Das ist die Reaktion auf die Proteste der Linken. So wird Hass produziert gegen uns, die Regierungspartei, durch diese Demonstrationen und die Eskratsches und die Politiker angreifen, und dazu führt es dann. Das so ist die Reaktion von unserer Regierung. Ja, diese Leute sind wirklich mit rationellen Mitteln nicht zu beeinflussen. Denen kann man nichts erzählen. Da war jetzt ein Fall von einem rechten Politiker, ein gewisser Herr Kanjete, der hatte eine Diskussion im Fernsehen mit einer Frau von der Opposition. Und nachher hat dieser wirklich fürchterliche Mensch doch wirklich gesagt, er hat diese Frau nicht niederreden wollen mit seiner intellektuellen Überlegenheit, weil man ja sonst gesagt hätte, er wäre frauenfeindlich. So eine Dummbacke. Die Frau, um die es ging, hat ihn wirklich sehr arm und dümmlich aussehen lassen, und er hat das dann nachher so hingestellt, als wäre das von ihm ein Verdienst. Solche Leute regieren uns, meine Damen und Herren, so ein krummes Pack. Ja, das war im Zusammenhang mit diesen Europawahlen, also er, dieser Kanjete, ist der Kandidat, früherer Agrarminister, jetzt für die Europawahlen von der PP, und die andere war Elena Valenciano, heißt die, von den Sozialisten. Die sollten da also im Fernsehen miteinander diskutieren, damit die Bevölkerung weiß, um was es geht und so weiter. Jedenfalls eine stinklangweilige Diskussion, ne? Die aber laut Presse offenbar doch die Frau gewonnen hat, ne? Und am nächsten Tag wurde er dann dazu befragt, sagt er, ja, also ich weiß, dass gestern Abend, ich habe nicht die Note 10, also die beste Note verdient, das weiß ich schon, aber Sie müssen wissen, es ist natürlich schwer, gut auszusehen in so einer Diskussion, wenn dein Kontrahent eine Frau ist. Wenn du dann besser oder überlegen bist, dann intellektueller oder so, sagt er, dann wirst du gleich wieder als Machist hingestellt. Zum Abschluss der Meldung. Schukai, Nachrichten. Nächste Meldung, Berlin. Rekordzahlen bei Waffenexporten. Deutschland hat im Jahr 2013 seine Rüstungsexporte erheblich gesteigert. Dies geht aus parlamentarischen Anfragen der Linksfraktion und der Grünen im Bundestag hervor. Demnach erteilte die Bundesregierung Einzelausfuhrgenehmigungen im Wert von 5,8 Milliarden Euro. Ein Zuwachs von 24% gegenüber 2012. Mit 3,6 Milliarden Euro ist der Wert der Genehmigungen an sogenannte Drittländer, die weder zur EU noch zur NATO gehören, sogar auf Rekordniveau. Unter den größten Empfängerländern sind allein drei aus den als kritisch angesehenen arabischen Gebieten. Sogenannte Sammelausfuhrgenehmigungen, die laut Bundeswirtschaftsministerium pauschal an besonders zuverlässige Ausführer vergeben werden, liegen hingegen mit 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2013 unter dem Durchschnitt der Vorjahre. In der vergangenen Woche war bereits bekannt geworden, dass Deutschland beim Export von Kleinwaffen ebenfalls einen neuen Rekord erzielt hat. Angela Merkel ignoriert die Debatte um Waffenexporte und beliefert auch noch den letzten Diktator mit deutschen Waffen. Das sagt der linken Abgeordnete Jan van Aken. In diesem Jahr wird Sigmar Gabriel zeigen müssen, ob seine Kritik an Waffenexporten nur Wahlkampfgerede war. Die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Broga kritisiert, dass der hochriskante und unverantwortliche Trend der letzten Jahre noch verschärft werde, Waffen an autoritäre Regime zu liefern. Die Regierung hat inzwischen in geheimer Sitzung die Weichen für weitere Rüstungsgeschäfte gestellt. Am vergangenen Mittwoch tagte erstmals in dieser Legislaturperiode der Bundessicherheitsrat. Werfen wir einen Blick in die Presse. Der Spiegel kommt in seiner Ausgabe von dieser Woche, Nummer 20 vom 12.05.2014, mit einer Titelmeldung zum Thema Brasilien vor der Fußball-WM, Tod und Spiele. Da geht es um Korruption und den Widerstand der Bevölkerung gegen Verschwendungssucht, Brutalität und Korruption der brasilianischen Politiker und der Regierung. Ein anderes großes Schlüsselthema ist das Thema Atom, wohin mit dem Müll? Eine Bad Bank für Atom. Um den Abriss der Kernkraftwerke zu bezahlen, wollen die Energiekonzerne einen Großteil des Kostenrisikos auf den Staat abwälzen. Der Bundesregierung entstünden neue Milliardenrisiken. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Die Konzernbosse wollen eine Art Bad Bank der Energiewirtschaft gründen, in die sie ihre größten Risiken auslagern, die Atomkraftwerke. Die bestehenden Meiler sollen in eine öffentlich-rechtliche Stiftung eingebracht werden. Diese soll die AKW, die noch Strom produzieren, bis zum endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie im Jahr 2022 betreiben. Zugleich soll die Stiftung für den milliardenteuren Abriss der Atomkraftwerke und die Lagerung der radioaktiven Abfälle verantwortlich sein. Gehören soll diese Bad Bank für Atomkraftwerke dem Bund. Die Stromversorger wollen rund 30 Milliarden Euro an Rücklagen einbringen, die sie für Abriss und Entsorgung bislang bilden mussten. Der Staat soll im Gegenzug die gesamten Risiken übernehmen, die heute noch bei den Stromkonzernen liegen. Ach, das Massenmedium. Bereits Anfang des Jahres haben RWE-Chef Terrium und E.ON-Boss Tyson die Bundesregierung in groben Zügen über ihr Projekt informiert. Jetzt ist der Plan weiter ausgearbeitet und wenn es nach den Vorstellungen der Energiemanager geht, werden sie darüber schon bald mit der Bundesregierung verhandeln. Es geht dabei um Risiken, die derzeit weder für die Konzerne noch für die Regierung realistisch einzuschätzen sind, sagt der Spiegel zu diesem Thema. Dass für die Folgekosten des Ausstiegs jene 30 Milliarden Euro an Rückstellungen ausreichen, die in den Bilanzen der Konzerne gebildet wurden, ist unwahrscheinlich. Zum einen wird der Abriss eines AKW oft teurer als geplant, vor allem aber ist eine entscheidende Frage bis heute, obwohl seit mehr als einem halben Jahrhundert Atomstrom in Deutschland produziert wird, nicht gelöst. Wohin mit dem strahlenden Müll? Eine Sensation. Die Banken bekommen demnächst vom Staat das Bankgeheimnis kaputt gemacht, ja. Das weltweite Ende des Bankgeheimnisses erschüttert im Moment das deutsche Steuersystem. Die Abgeltungssteuer steht vor dem Aus, Zinsen können bald höher besteuert werden und Gehälter niedriger. Es herrscht nämlich eigentlich vom Grundgesetz her ein Recht auf Steuergleichheit aller Bürger in allen Ländern. Aber diese Steuergleichheit existiert natürlich nicht. Wir wissen, dass die Reichen für ihre Gewinne aus Kapitalvermögen weniger Zinsen, weniger Steuern zahlen müssen, als die Menschen, die arbeiten, aus dem Einkommen aus ihrer Arbeitskraft. Da gibt es ein zweierlei Maß. Ein Fallbeispiel zeigt, ein Single mit 60.000 Euro Jahreseinkommen, keine Kirchensteuer, keine Kinder, zahlt 2.640 Euro Steuern. Ein Reicher, der von Couponschneiderei und Zinseinkünften lebt, zahlt für das gleiche Geld, das er einnimmt, nur 1.319 Euro Steuern. Das heißt, der Arbeiter zahlt für zusätzliche Arbeitseinkommen 53% Steuern. Der Zinsschneider zahlt nur 26,4% Steuern. Gut. Gut, vergangene Woche ereignete sich eine kleine Sensation. Die Schweiz und Singapur, bislang zwei der hartnäckigsten Steueroasen, erklärten sich bereit, einem weltweiten Abkommen der Industrieländerorganisation OECD beizutreten. Darin verpflichten sich 47 Länder, künftig Informationen über die Sparguthaben von Ausländern an die Steuerbehörden in deren Heimatländern zu liefern. So ist gewährleistet, dass Zinseinkünfte dort versteuert werden, wo der Steuerpflichtige lebt, auch wenn er Geld im Ausland angelegt hat. Dieser automatische Informationsaustausch stellt so etwas wie eine steuerpolitische Weltrevolution dar. Noch vor zwei Jahren schien es unvorstellbar, dass sich fast 50 der wichtigsten Staaten verpflichten, bislang eifersüchtig gehütete Geheimnisse auszutauschen. Dass weitere Länder folgen werden, bezweifelt fast niemand. Für große Teile der Welt gilt damit, das Bankgeheimnis ist tot. Es lebe die Steuerehrlichkeit. Bald müssen Anleger, die ihre Zinseinkünfte und andere Kapitalerträge vor dem Finanzamt verbergen wollen, das Geld schon, Achtung, nach Angola oder in den Tschad schaffen, um es ihrem heimischen Fiskus vorzuenthalten. Das ist natürlich. Das neue Abkommen, das die Teilnehmerstaaten im Oktober in Berlin unterzeichnen wollen, erschüttert aber auch das deutsche Steuersystem. Es stellt eine Abgabe in Frage, die erst vor wenigen Jahren eingeführt wurde, die Abgeltungssteuer. In die Zukunft. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ja, also ich sehe da zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute, die das anstreben, die sind ein bisschen naiv, oder die andere ist es wieder mal eine totale Verarschung. Also die zweite Möglichkeit halte ich für sehr viel größer. Wenn die sagen, ja, wir werden das machen, wenn das weltweit beschlossen wird, hört sich gut an, aber das genau deshalb sagen sie es, weil sie wissen, dass es niemals passieren wird, ja, weil die jetzigen Steuerparadiese, die werden natürlich niemals sowas unterschreiben, und das sind Lippenbekenntnisse. Wenn man braucht nur an die Londoner City zu denken oder an die Börse in New York oder in Frankfurt oder wo auch immer in Tokio, die haben ja keinerlei Interesse an dieser Geschichte, ne? Und deshalb werden die das sabotieren, entgegen allen schönen Phrasen, die hier gedroschen werden von unseren Gutmenschen und den einigen Politikern. Die sind verkauft, da wird sich nichts tun. Schäuble hat das ja so großmundig verkündet in einer Pressekonferenz. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, haben die Reichen natürlich dann ihre üblichen Schlupflöcher? Ja, die haben sie. Werden wirklich dann Einkommen aus Vermögen bzw. aus Spekulationen stärker besteuert? Das ist auch noch nicht festgelegt. Dazu gibt es noch gar keine Informationen. Was ich aber vermute und was so nebenbei auch gesagt wird, was aber dann doch wahrscheinlich der Hauptgrund ist, es gibt kein Bankgeheimnis mehr für alle Leute, für uns. Jeden Tag kann jede Steuerbehörde alle unsere Bankdaten direkt von der Bank runterladen und die stehen ihnen dann zur freien Verfügung. Die können dann damit machen, was sie wollen. Und wenn diese Daten einmal in einem Ministerium sind, dann sind sie irgendwann auch bei den Großkonzernen und dann sind sie irgendwann auch bei Kriminellen, die damit verfahren und verfügen können. Das ist das große Problem, dass alle Daten über uns, die existieren, von unseren Konten, von unseren Geldbewegungen, von unseren Abgaben, dann praktisch nicht mehr privat sind, sondern dem Staat, den Banken sowieso zur Verfügung stehen, und Datenschutz wird ja mittlerweile sehr klein geschrieben. Naja, darum geht's genau. Dass den Großen nicht, dass es denen nicht an den Kragen geht, das letzte Beispiel ist jetzt gerade hier wieder in Spanien, die wollen jetzt angeblich ein bisschen mehr Bankenkontrolle machen, neues Gesetz soll's da sogar geben, aber jetzt ist schon klar, dass ausdrücklich davon ausgenommen sind die Auslandsgeschäfte der Banken. Ja, also klarer geht's ja gar nicht mehr. Und auf Steuerparadiesen natürlich die Gewinne geparkt. So sieht's aus. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Seiten im Internet. Der Spiegel kommt ins Internet heute, am Samstag, mit einer Sensation. Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Sensationsfund in Argentinien. Größter Dinosaurier aller Zeiten entdeckt. Wir sehen hier direkt ein Foto von der Fundstelle. Da heißt es, 40 Meter lang, 20 Meter groß, so schwer wie 14 Elefanten. Paläontologen haben in Argentinien Überreste einer neuen Dinosaurierart gefunden. Es soll sich um das größte Tier aller Zeiten handeln. Das wird also die nächsten Tage und Wochen die Menschheit ganz schön in Atem halten. Der größte Saurierfund aller Zeiten. Tolle Sache, meine Damen und Herren. Dann gibt es weitere Nachrichten zum Thema Ukraine. Berlin muss gegenüber Russland stärker auftreten. Die Amerikaner scharren da mit den Hufen. Sie wollen, dass da mehr passiert. Die Deutschen sollen aggressiver sein. Bis jetzt waren diese ganzen Sanktionsdrohungen für Putin natürlich nur ein Bluff. Die locken keine Maus hinterm Ofen hervor. Die ukrainische Übergangsregierung, so heißt die immer, ukrainische Übergangsregierung, wenn das umgekehrt wäre, würden sie die als Golpisten und Putschisten und als Unrechtssystem und als Regime bezeichnen, fordert von Deutschland mehr Entschlossenheit im Umgang mit Russland und schärfere Strafen. Am runden Tisch zur Entspannung der Krise sitzen weiterhin keine Separatisten. Das heißt, da sitzen zwar Leute, die sich an die Macht geputscht haben, die sich gegenseitig ihre Freunde mit den Fingern zum Minister ernannt haben, aber die Separatisten, die bösen Russen, die lässt man nicht an diesen Tisch. Verschwendung von Lebensmitteln. Der Spiegel sagt, EU-Staaten wollen Haltbarkeitsdatum für Nudeln abschaffen. Das ist natürlich die Sensation. Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr im Müll. Jetzt wird auf EU-Ebene gegengesteuert. Laut einem Zeitungsbericht soll für Nudeln, Reis oder Kaffee künftig kein Mindesthaltbarkeitsdatum mehr gelten. 180er Wende. Das hat die Industrie wahrscheinlich gefordert, die Lobbyisten. Wir wissen ja, auf jeden Abgeordneten im Berliner Parlament, das schreibt der Spiegel diese Woche, kommen, ja, halten Sie sich fest, 40 Lobbyisten. Auf einen Parlamentarier kommen in Berlin 40 Lobbyisten. Die sind abgerichtet, ausgebildet, wie vielleicht in einem Spezialcamp. Kleiner Scherz von mir, meine Damen und Herren. Das natürlich nicht, aber die tun alles, um diese Abgeordneten für die Interessen ihrer Auftraggeber, der Konzerne, Großkonzerne, Lebensmittel, Chemie, Waffenhändler einzuspannen, sie zu kaufen, zu beeinflussen und ihnen die Gesetze zu diktieren und ihnen direkt auch Geld und Boni und Sondervergünstigungen in die Taschen zu stecken. Wir saufen aus. Deshalb hat mal scherzhafterweise ein Abgeordneter der Linken gesagt, man sollte allen, die ins Parlament kommen, wenn sie durch die Lobbyhallen gehen, die Taschen zunähen, mit denen dann niemand etwas reinstecken kann. Ja, oder treffen sie sich mit diesen Lobbyisten zu einem Arbeitsessen, ne, im besten Restaurant. Nur da ist kein Problem, da müssen wir nicht das bezahlen, die Steuerzahler, weil das zahlt der Lobbyist dann. Aber die Arbeitszeit natürlich, die Arbeitszeit, jede Besprechung von einem Abgeordneten mit einem Lobbyisten ist ja Arbeit für den, ja, und da kommt ganz schön was zusammen. Naja, die kriegen dann ihre Beraterverträge. Rechtsrock-CDs, Berliner NPD-Chef wegen Volksverhetzung verurteilt, das ist eine gute Nachricht. Erneut bekommt ein hoher NPD-Funktionär Probleme mit dem Gesetz. Der Berliner Landeschef der Rechtsextremen erhält für die Produktion einer CD mit ausländerfeindlichen Texten eine Bewährungsstrafe. Bewährungsstrafe ist noch recht mild. Etwas ist etwas, immerhin. Die junge Welt kommt mit Themen wie Staatengefüge in Bewegung. Mitarbeiter der Auslandsbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung schildern, wie die Welt auf die Ukraine schaut. NRW-Piraten und Linke wollen Hartz-IV-Sanktionen über Bundesratsinitiative stoppen. Dann gibt es eine Information, was die DDR-Staatssicherheit schon wusste. NSA-Skandal in Berlin. Diskutierten zwei ehemalige Geheimdienstoffiziere über US-Spionage. Das ist natürlich interessant. Klar. Die DDR wusste schon damals, wie tief und wie weitgehend die USA deutsche Bürger ausspioniert hat. Die müssen es ja wissen, die haben ja wiederum ihre eigenen und auch noch uns ausspioniert. Teure Jobvernichtung in Bochum, Schließung des Opel-Werks soll über 600 Millionen Euro kosten. Dann gibt es die Blockupy-Aktionstage, die starten in Berlin. Dann gibt es auch den March of Freedom, Flüchtlinge ziehen gegen Abschottungspolitik der EU nach Brüssel. Für eine Öffnung der Grenzen im Rahmen der Blockupy-Aktionstage also, wie gesagt, geht's in Berlin los, March of Freedom. Grenzenlose Solidarität heißt das Motto für Demokratie von unten. Unter diesem Motto finden seit Donnerstag europaweit Aktionen gegen die europäische Krisen- und Migrationspolitik statt. In der Bundesrepublik ruft das Blockupy-Bündnis am heutigen Samstag zu 4 Demonstrationen auf. In Berlin gehen die Blockupy-Aktivisten gemeinsam mit den Flüchtlingen auf die Straße, die einen March of Freedom nach Brüssel organisieren. Sie machen die europäische Außen- und Asylpolitik für ihre Situation verantwortlich. Zitat: Wir sind die Opfer der Kriege, die Europa auf der Welt führt, und werden hier als Illegale gebrandmarkt. Das sagt Amir, einer der Flüchtlinge, auf einer Kundgebung am Dienstag vor dem Brandenburger Tor. Wir rechnen mit bis zu 500 Teilnehmern allein aus Deutschland und vielen weiteren, die sich uns während des Marsches anschließen werden, meinte eine Aktivistin gegenüber der Presse. Am morgigen Sonntag will die Gruppe in Kehl die deutsch-französische Grenze überqueren, um ins nahe Straßburg zu gelangen. Dort trifft sie mit Vertretern weiterer Initiativen aus ganz Europa zusammen, um von dort aus gemeinsam zu Fuß die 500 Kilometer nach Brüssel zurückzulegen. Journalisten und Anwälte werden die Flüchtlinge begleiten, um sie vor Repressionen durch Polizei und Grenzbeamte zu schützen. Ab dem 20. Juni wollen sie ihren Forderungen mit einer Aktionswoche in Brüssel Nachdruck verleihen. Gleichberechtigung, Öffnung der Grenzen und ein Ende der imperialistischen Politik Europas. Beim einschließenden EU-Gipfel zur Migrationspolitik vom 27. bis 28. Juni werden sie den Zuständigen im Europäischen Parlament mit ihrem Protest konfrontieren. Der letzte Blick unseres Presseblicks geht in die Taz vom heutigen Samstag. Mehr Tote, mehr Wut, mehr Kritik, kommt da direkt die Taz ins Internet. Nach dem Grubenunglück in der Türkei, während die verschütteten Bergleute nur noch tot geborgen werden können, machen Demonstranten ihre Wut weiter aggressiv Luft. US-Präsident Obama bietet Hilfe an. Dann, das Problem ist noch nicht gelöst. Philippe Legrand beriet EU-Kommissionspräsident Barroso zum Beginn der Krise. Die Kommission hatte keine Ahnung und folgte Merkel blind, sagt er heute. Dazu gibt es ein Interview mit diesem Mann in der Taz. Blockupy-Proteste gegen die Krise. Auch die Taz berichtet, wie die junge Welt. In ganz Europa gehen am heutigen Samstag Aktivisten gegen die Krisen, Troika und EU-Politik auf die Straße. Hier gibt es einen Überblick. Wo immer was los ist, ist natürlich in Athen. Wir wollen Arbeit und Würde, das sagt Dimitra Manoli. Die zweifache Mutter ist eine der 595 entlassenen Putzfrauen des griechischen Finanzministeriums in Athen, die seit 8 Monaten um ihre Wiedereinstellung kämpfen. Wir werden nicht ruhen, bevor alle Kolleginnen wieder in Lohn und Brot sind, sagt Manoli. Täglich demonstrieren die Putzfrauen in der Athener Innenstadt. Eine über 50-jährige Frau, die ihren Job verliert, bekommt nie wieder was. Dabei waren wir alle auf 500-Euro-Basis beschäftigt. Also mal ehrlich, so groß war der Spareffekt durch unsere Entlassung natürlich auch nicht. Am Samstag bekommen sie Unterstützung durch tausende Demonstranten. Freedom Not Frontex. 2012 marschierten sie aus Protest gegen die Residenzpflicht von Würzburg nach Berlin und demonstrierten gegen das EU-Asylsystem. Jetzt ziehen sie zu dessen Quelle, Brüssel. Wir wollen Bewegungsfreiheit, sagt Patras Bwanzi, einer der Ex-Besetzer vom Kreuzberger Oranienplatz. Wir hatten hier letztes Jahr ein Interview im Niemandsland gebracht. Im Norden Deutschlands bildet Hamburg den Schwerpunkt der Blockupy-Bewegung. Hamburg sei die Stadt der Millionäre, wo die Kluft zwischen Arm und Reich besonders deutlich wird, heißt es im Aufruf zu den Aktionstagen. Ziel der Aktivisten Hafen City und Elbphilharmonie, weil in diesem herausgeputzten Areal für die Reichen augenfällig wird, wohin die Mittel fließen. Die Millionen, die anderen für ein gutes Leben fehlen, das sagt Blockupy-Sprecher Christoph Kleine. Die Baustelle soll von verschiedenen Seiten aus besetzt werden. In Italien ist auch was los. Italien will in Bologna ein Internierungslager für hunderte Flüchtlinge eröffnen, obwohl genau solch ein Lager hier nach 10 Jahren Protesten 2011 geschlossen wurde. Internierung ist einer der Schlüssel zur Ausbeutung migrantischer Arbeit und somit zur Prekarisierung insgesamt. Das sagt Paola Ruda vom Coordinamento Migranti in Bologna. Der Kampf gegen das Austeritäts- und das Grenzregime gehört für sie zusammen. Am heutigen Samstag wird die Baustelle des neuen Centro di Identificazioni et Expulsione blockiert. Dann geht es in Griechenland um den Ausverkauf des Trinkwassers der Menschen. Wir wollen den Ausverkauf unseres Trinkwassers stoppen und auch alle Bürger dazu befragen, das sagt der Gewerkschafter Georgis Archontopoulos von der Initiative SOS Tetonero rettet das Wasser. Es geht da um die Pläne, das Wasser zu privatisieren. Solche Pläne gibt es in allen Ländern Europas. Gegen Austeritätspolitik sind sie sowieso, sagt Hagen Kopp vom Frankfurter No-Troika-Bündnis. Doch in diesem Jahr wollen Aktivisten in Posen, Warschau, Rom, Mailand, Frankfurt, Düsseldorf und Bologna auch auf die unmittelbare Ausweitung der prekären Arbeitsbedingungen, die globalen Ausbeutungsketten hinweisen. Das erklärt Kopp. Und da sei Apple mit seinem Zulieferer Foxconn ein wichtiges Beispiel. Rekordgewinne und katastrophale Arbeitsbedingungen. Es ist irre, was da läuft. Weitere Infos zum May of Solidarity unter www.blockupy, das schreibt man blockupy.org. Sich bei einer Hochzeitsfeier. Er spielte Orgel in der Band die Magic Four. Sie unterhielten sich nur kurz in einer Pause. Doch es war lang genug, dass sie ihr Herz verlor. Er zog zu ihr in ihre schöne Wohnung. Sie liebten sich und es war Platz genug für zwei. Sie machten viel zusammen und auch Zukunftspläne. Jetzt ist er fort und alles ist vorbei. Jetzt ist er fort, sie kann es nicht verstehen. Es ist vorbei, sie wird ihn nie mehr sehen. Jetzt ist er fort, sie kann es nicht begreifen. Er wird nie mehr für sie Killing Me Softly pfeifen. Sie liebte ihn, sie liebte ihn wie keinen. Es stimmte alles, vor allem sexuell. Er war so sanft, doch er konnte auch anders. Sie kam fast immer und er kam nie zu schnell. Es war kein Spiel, sie sprachen über Kinder. Und ihr Gefühl sagte ihr, jetzt oder nie. Da kam der Tag, da sagte ihre Schwester, ich muss dir etwas sagen, doch ich weiß nicht wie. Es war rein äußerlich ein ganz normaler Dienstag. Doch sie verlor den Glauben an das große Glück. Sie zog noch einmal ihre besten Jeans an. Und ihre Schritte sagten, es gibt kein Zurück. Dankeschön. Jo, Fanny van Dannen von seinem Album Uruguay von 1998. Fanny van Dannen. Kapuze, Flutlicht brennt, Stempel drauf, Hooligan. Hören Bob Marley, Cool and the Gang, bring die Boombox auf. Müssen raus hier, weil's uns auffrisst. Timbos laut ist im Blaulicht, getränkte Kulisse. Ich brauch dich, rauschdicht in die knallroten Augen. Sind wie Hunde, rennen alles über den Haufen und schon stellen sie sich auf. Wenn man nichts im Kopf hat, wozu werden Helme gebraucht? Sie sehen, es wird hell durch den Staub. Diese Welt ist so laut, es macht Boom und die Hälfte wird taub. Seh vor mir nur eine Horde Zebras. Bin resistent gegen Tränengas, Steine regnen, sie werfen mit Wasser. Jeder Kopf kontrolliert von einem Bastard. Jetzt wird Goethe zitiert, also Faust hoch. Sao Paulo, Paris, jetzt brennen wieder Autos. Leben von der Nacht in den Tag, nicht nur unsere Schatten sind schwarz. Und ich stell mich unter das rote Licht. Gib mir Schutz in meiner Hand, Pyro. Stell mich unter das rote Licht, gib mir Schutz in meiner Hand, Pyro. Wenn die da oben versagen, in ihren Logen wird die Luft dünn zum Atmen. Lassen uns auf den Straßen nieder, holen uns unsere Straßen wieder. Tätowieren uns ein Tier, das zu uns passt. Bengalische Tiger, lassen uns auf den Straßen nieder. Ja, wir holen uns unsere Straßen wieder. Tätowieren uns ein Tier, das zu uns passt. Bengalische Tiger. Von wegen Spaß oder Lust, sie ziehen unsere unaussprechbaren Namen in Schmutz. Keine Arbeit und Frust, ihr seid keine Maler, nur weil ihr die Wahrheit vertuscht. Eure Barrikaden sind Luft, laden Signal, Farben, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten. Schuss, die Straße versinkt. Sind die Zeugen Mandela, Zeugen Martin Luther Kings. Käfige auf, lasst weiße Tauben fliegen. Evolution wird mit R geschrieben. Tibet, Stuttgart, Istanbul, Kairo. Wut in deinem Blut, klettert dein Hals hoch und dein Kopf explodiert. Wir feiern ein Fest, weil ein Opfer regiert. Jetzt wird Goethe zitiert, also Faust hoch. London, Berlin, jetzt brennen wieder Autos. Leben von der Nacht in den Tag. Nicht nur unsere Schatten sind schwarz. Und ich stell mich unter das rote Licht. Gib mir Schutz in meine Hand, Pyro. Und ich stell mich unter das rote Licht, gib mir Schutz in meiner Hand, Pyro. Wenn die da oben versagen, in ihren Logen wird die Luft dünn zum Atmen. Lassen uns auf den Straßen nieder, holen uns unsere Straßen wieder. Tätowieren uns ein Tier, das zu uns passt. Bengalische Tiger, lassen uns auf den Straßen nieder. Ja, wir holen uns unsere Straßen wieder. Tätowieren uns ein Tier, das zu uns passt. Bengalische Tiger. Bengalische Tiger. Bengalische Tiger. Ein wunderschöner Mittag hier im Zentrum von Barcelona. So langsam wird es wärmer, die Sonne kommt raus. Es ist Samstag, 17. Mai 2014. An diesem Samstag gibt es etwas Tolles hier in der Stadt und ich möchte allen Hörerinnen und Hörern raten, dahin zu gehen von 19 bis 1 Uhr nachts, von 19 Uhr nachmittags, beziehungsweise früher Abend bis 1 Uhr nachts, ist die lange Nacht der Museen hier in Barcelona. Lange Museumsnacht. Über 70 Museen öffnen hier in der Stadt ihre Pforten. Es kostet keinen Eintritt. Dem Publikum werden neben den Ausstellungen Konzerte, Tanzveranstaltungen, poetische Lesungen, Workshops und Führungen geboten. Diese Kulturinitiative wird europaweit veranstaltet. Über 4000 Museen in 40 europäischen Ländern sind beteiligt. Ein paar emblematische Orte hier in Barcelona: das Castell de Montjuïc, das Born Centre Cultural, l'Art Santa Monica hier an den Ramblas, dann das MACBA natürlich, nicht vergessen, das CCCB, da läuft meines Wissens noch eine Ausstellung, die heißt Metamorphosis, die sollte man unbedingt sehen. Im Born Centre Cultural gibt's ein Konzert mit der Sängerin Lídia Pujol, die mit Jazzgitarre begleitet die Gedichte des verstorbenen Dichters Miquel Martí i Pol singen wird. Heute in Barcelona, lange Museumsnacht. Larga noche de los museos en Barcelona. Hoi. Zum Glück ist es dann die ganze Nacht, weil schon um 18 Uhr gibt's eine andere Art von kultureller Veranstaltung. Da kann man da zuerst sich das angucken. Das ist Barça gegen Atletico, höchste Fußballkultur. Und dann kann man ja anschließend immer noch in die Museen gehen. Ja. Da klingelt die Kasse. Barça Atletico Madrid. Da klingelt die Kasse, meine Damen und Herren. Da fließen die Millionen. Kommen Sie rein, machen Sie mit. Der Zirkus in Rom. Brot und Spiele für die Massen. Messi wurde jetzt wieder der Vertrag verbessert, also in Zukunft kriegt er dann 20 Millionen jedes Jahr. Aber abgesehen davon, ich bin nur Barca-Fan und Kollege, weil Barca ist wirklich der höchste Ausdruck der Fußballkultur. Der Fußballkultur und des Kapitalismus gleichzeitig. Ein Widerspruch, ja, meine Damen und Herren. So, du hast ja so den wir hier außerdem immer fängt, versuchen zu außerdem nehmen. Fängt jetzt bald diese, wenn sie überhaupt anfängt, diese Weltmeisterschaft dort an. Aber es gibt auch Hoffnung. Also ich habe diese Hoffnung immer noch, dass die ausfällt, ne? Weil die Proteste nehmen zu in ganz Brasilien gegen diese Korruption und Verschwendung, Geldverschwendung. Da gibt's jetzt sogar ein 15M dort. Das ist eine Plattform gegen die Weltmeisterschaft. Also ich würde wünschen, dass die ausfällt, weil dann gibt's keine Möglichkeit, dass überhaupt nur ein Spieler von Barça dort verletzt wird. Ne? Gut, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. ich wollte was anderes sagen, was auch heute stattfindet und zu diesem Kontext, was wir vorher gesagt haben, immer mehr Autoritarismus hier, immer mehr Polizeibrutalität, Gesetzesverschärfung auf der juristischen Ebene, einzelne Richter, andere nicht, aber einzelne Richter tragen ganz persönlich dazu bei, die Leute zu verknacken ohne Not. Ja, die nutzen einfach ihren Ermessensspielraum so aus, um denen was reinzuwirken. Letzte Nachricht aus Pontevedra, die Audiencia Provincial hat jetzt zwei junge Frauen verknackt zu 3 Jahren Gefängnis. Ja. Was haben die gemacht? Bei irgendeiner Demonstration, Streik war das, bei einer Sportanlage, einem Deportivo, haben die gestreikt, vor 4 Jahren schon war das. Und zwar, wie das immer ist bei Streiks, einige wollten eben nicht mitmachen, haben Streikbrecher gemacht und dann sollen angeblich diese zwei jungen Frauen Farbe in das Schwimmbecken geworfen haben, sodass man dort keine Aktivitäten machen sollte. Ne? Die wurden nicht identifiziert übrigens, dass sie tatsächlich die das gemacht haben. Die haben nur waren nur Teil von einer Gruppe von 50 oder 60 Demonstranten. 3 Jahre gibt's dafür. Frühling im Niemandsland. Mach ich mein Fenster auf und ich sende paar Signale raus. Ich muss nicht lange warten, ne kleine Eintagsliebe fliegt direkt in meine Arme, setz dich auf die Couch. Leben so zu zweit, für ne kurze Zeit. Doch Alcatraz einzelhaft nicht mein Geschmack. Und für Bude teilen hab ich keinen Platz. Der Kuchen ist zu klein, der macht hier keinen satt. Doch diese eine Nacht, die schenk ich dir. Du bist ein Geschenk ohne Geschenkpapier. Ich kann mich nicht wirklich freuen, ich werde es bereuen. Der Typ in meinem Kopf, ja, der denkt zu viel. Ich hol die Liebesklatsche raus und hau einmal kräftig drauf. Das kleine Ding fällt auf den Boden, beide Flügel reiß ich aus. Denn du bist meine Eintagsliebe, für ein Tag Liebe. Die Zeit mit dir war wunderschön. Doch du musst der Sonne folgen, mit dir untergehen. Ein Tag vergeht, bis die nächste in mein Zimmer fliegt. Und ich spiel für sie das Lied, das bei mir immer lief. Meine Stimme ist so tief, damit jeder hier erkennt, wie schwer dieser Stein manchmal in mir liegt. Du bist herzlich willkommen zwischen Lärm und Beton. Willst du fernsehen oder willst du erst einmal kommen? Hab das Liebesgitter bis zum nächsten Herbst abgenommen. Doch sei nicht traurig, wenn du mein Herz nicht bekommst. Du willst Kamin, Familie, Feste, Haus und Boot. Ein Leben aus seinem Brautkleid, Katalog. Deine eigene kleine Welt, ich hab sie lieber groß, auch wenn du's mir nicht glaubst. So die Liebesklatsche raus und hau einmal kräftig drauf. Das kleine Ding fällt auf den Boden, beide Flügel reiß ich aus. Denn du bist meine Eintagsliebe, für ein Tag Liebe. Die Zeit mit dir war wunderschön, doch du musst der Sonne folgen, mit dir untergehen. Ich will diese Welt mit eigenen Füßen sehen. Und jeder Tag ist für mich ein neuer Anfang. Und wenn du aus Versehen in mein Netz fliegst, wirst du hoffentlich befreit von einem anderen. Denn du bist meine Eintagsliebe, für ein Tag Liebe. Die Zeit mit dir war wunderschön, doch wir beide können nur einmal in die Sonne sehen. Ich sag einfach nur Tschüss. Auf Wiederhören, meine Damen und Herren. Es hat uns Spaß gemacht, zu wissen, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Ihnen hat auch gefallen, uns 2 Stunden zuzuhören, dabei zu sein und Niemandsland zu hören. Ab Montag im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Und natürlich die Wiederholungssendung nächste Woche, Donnerstagnacht, auf 91.4 FM Kontrabanda in Barcelona. Tschüss, agur, adeu. Contrabanda 90.4 FM del Vial de Barcelona. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión, 23 años. Silvia und Sarah. Ich weiß, es ist zu spät. Der Wind hat sich gedreht. Ja, ich spüre es jeden Tag, wie es an mir nagt. Und alles, was zu sagen bleibt, ich denke an dich von Zeit zu Zeit. Denn ich hoffe, du bist glücklich. Und ich hoffe, es geht dir gut, dass du okay bist. So ist, wo auch immer du bist. Sag mir, wie es gekommen ist, dass du jetzt nicht mehr bei mir bist. Ich versteh's nicht, kann's nicht glauben, dass mir die Sterne vom Himmel klauen. Und alles, was du sagen bleibt, ich denk an dich die ganze Zeit, denn ich hoffe, du bist glücklich. Und ich hoffe, es geht dir gut, dass du okay bist, mein Gedanke bei mir bist. Sag mir, dass es so ist, wo auch immer du bist. Wo auch immer du bist. Ich spüre es jeden Tag, wie es an mir nagt. Und alles, was du sagen bleibt, ich denke an dich von Zeit zu Zeit. Denn ich hoffe, du bist glücklich. Und ich hoffe, es geht dir gut, dass du okay bist, mein Gedanke bei mir bist. Sag mir, dass du so und ich hoffe, es geht dir gut, dass du okay bist, mein Gedanke bei mir bist. Sag mir, dass es so ist, denn ich hoffe, du bist glücklich. dass du okay bist. Meine Gedanken waren hier best. Sag mir, dass es so ist.